Johannes war genannt an der Prignitz. Hier Hans, Herr Meister, können Namen haben, die ein besonderes Essen machen. Hier, hier die Kuchen, sind für euch Wände, was für alles das Fleisch. Ja, hier, schaut, Meister, herrliche Kuchen. Möchtet ihr nicht auch die Wurst versuchen? Vielen Dank, mein Junge. Hans für dich, und heut auf die Wiese begleitest du mich mit Blumen und Bändern und Stichen fein, sollst mein Spatlich umher und sein. Sollt ich nicht lieb und Brautführer sein, Meister, ach Meister, ihr müsst wieder freien. Erst wohl gerne, Meister, mit dem Haus. Ich mein, es sieht doch viel stattlicher aus. Wer weiß, ob die Zeit noch rat. Es ist Zeit. Man wäre der Rat wohl auch nicht weit. Gewiss, ging schon Reden und wieder. Den Wegmesser, denk ich, denk ihr doch wieder. Ich mein, dass der Freund sich nicht wichtig macht. Wohl möglich, hab es auch schon gedacht. Jetzt geh und spür mir den Junker nicht, komme wieder, wenn du schön gewinnst. So war er noch nie mit sonst auch. Ich kann mir gar nicht mehr denken, wie der Knie liegt. Part of the weißen Gemüte. Ein Mann weiß sich nicht bewahrt, ein Schuss mit seinem Lade, Ziel des Mordes fahre. Wie mein auf Gassen und Straße, denkt er da an zu rasen. Mann, ein Gesell und Ding hält sich an, ein Volk und Blick. Und ist er war gesegnet, so muss es Brüder wählen, mich lieben, aus und Fläschchen. Und weiß, wie das geschah. Ein Vorhorn, ein Vulkan, ein Glück. Ein Weibchen mit. Und hat den Schaden angerührt. Der Flieger war. Thank you. Meisterregen lernt bei Zeiten, dass Das zeigt sich an den Kirchen. Mensch allen ähnlich, doch nicht gleich, an eigenen Reim und Tönen reich, dass man's recht schlank und hässlich wird, was freut die Eltern an dem Kind. Und allen Stollen gibt's den Schluss, dass nichts davon abfallen muss. Wolltet ihr noch einen dritten dichten, des Traumes Deutung wird errichten. Thank you. Neuer Schaden. ihr Max. Ihr habt's wohl schon recht gut memoriert. Seid meinethalb Wochen unbeirrt. Ihr lasst mir das Blatt. Damit ihr kein Hehl, mach ich Gebrauch, wie soll ich bewegen? Und sing ich das Lied, menschlich zu schwer, und bin ich gefühlt? Das wunderte mich sehr. Das seid ihr nun wieder zu bescheiden. Ein Lied und zack, das will das bedeuten. Und seht doch, wie mir's ergeht, es wird mir das entsteht. Das seh ich noch mit Schmerzen, das Lied, was nach sich sagt. Dann wollt ihr's kein Scherzen, ich mache der Proben bang. Wie schaff ich mir nun zur Stelle ein neues Lied dazu? Ich arme zerschlagener Gesell, wenn ich heut dazu Klo, Werbung und ewig leben, ob das mir Gott beschien, muss ich grad aufnehmen, hab ich ein neues Lied. Ein Lied von euch, es bin ich gewiss, mit dem es ich je hindern ist. Soll ich das heute haben, vergessen, begraben, sein Twist, Hand und Streit, und was uns lieben zweit. Doch, wenn es nur eine Falle wäre. Noch gestern wart ihr mein Feind. Mit wem ist das nach so großer Beschwer? Ihr's freundlich heut mit mir meint. Ich mach euch schon in später Nacht, hat man mir so einen Feind bedacht. Ja, nicht gut, doch eine schwört. Wo und wie ihr das Lied auch hört, das nie ihr euch beikommen lasst, zu sagen, das Lied sei von euch verfasst. Das schwör ich und gelob es euch, wie ich zu rühmen. Das Lied sei von ihr. Was will ich mehr? Ich bin geborgen. Jetzt braucht sich Beckmesser nicht mehr zu sorgen. Doch freundlich verzeiht mir Blüte. Und nach des Weichen aller Blüte. Verliert mir recht, das Lied, ein Vortrag, ist nicht leicht. Ob euch die Weiche geriet und ihr den Tod erreicht. Sachs ist ein guter Poet, doch was Ton und Weiser betrifft, hier steht, da tut mir's keine Ohr. Drum spitzt nur fein das Ohr und Beckmesser, keine Bitte. Darauf macht euch gefasst, wenn ihr mich ruhig singen lasst. Doch nun memorieren, schnell nach Haus, ohne Zeit zu verlieren, bricht das aus. Sachs, mein Teurer, ich hab euch verkannt, mit dem Abenteurer war ich dran. So einer fehlte uns bloß, den wurden wir Meister doch los. Doch meine Sinne, bleibt mir von hinnen, bin ich verwirrt und ganz verwirrt. Die Silben, die Reime, die Worte, die Verse. Ich kriege am Leibe und brenn doch die Fäße. Ade, ich muss fort, aber dann an, dann ich euch hin, meine Summe, für euch nur Stimme. Auf eure Werke gleich, mache zum Werkreich, doch fein die Kreide weich, nicht mit dem Hammerstreich. Werke, Werke, das schustrig blüht und Schmoß macht und keinen nicht macht. Er hält auf die Länge nicht aus, vergoldet mancher, was viel verbrannt. Auf älter Raum hab ich aus, die schwache Stunde kommt für jeden, da wird er dumm. Und lässt mit sich reden. Was hier, Herr Wettbesser, war zu viel, ist er mir für meine Plauderie. Wenigstens einer dazu, wird ungeheult war ein schönes Lied. Wenn der Zuhlen Ritter Vers Oh!

Thank you. Thank you. Mach kein Regen und kein Gesumpf. Sei voll mir an Spaß gemacht. Auf den ersten Blick zur See, das Freund weg, besser es entstellt und schwer sich, dass es euch gefällt. Wenn richtig rot und weiße ihr einer Säge kreise, und wer dies verstimmt, zugleich bewies, dass er des Liedes nicht war und gar mit Rechte Meister hieß, wenn er gerechte Richter. Ich bin verklagt und muss bestehen, drum lasst mich meinen Zeugen ausersehen, bis jemand her gerecht mir weiß, der dreht das Zeug in Efen Erfüllung hilft. Unsere falsches Volk und Reich. In falscher, welcher Majestät ein Fürst bald mehr sein Volk versteht. Und welchen uns mit welchem Band sich anzündet in deutsches Land. Was deutsch und echt ist kein mehr, geht nicht in deutscher Meister her. Und nach euch wird eure deutsche Meister. Oh!